Kundgabe 3993. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.3.1947. Umgestalten der Materie. Tätigkeit, Segen, Erlösung. Es ist die göttliche Liebe nicht immer erkennbar, doch stets am Werk, den Menschen zu helfen, sowie allem Geistigen, das noch unerlöst schmachtet, in materieller Form. Jede Veränderung ist eine Hilfe, und darum soll sich auch der Mensch beteiligen am Umgestalten dessen, was als Materie ihn umgibt, wenn es keinen dienenden Zweck erfüllt. Auch eure Liebe zum Unerlösten kommt darin zum Ausdruck, dass ihr ihm beisteht in geistiger Not, und das könnet ihr tun, so wie ihr ihm dienende Möglichkeiten erschließet. Alles, was euch umgibt, leidet Qualen, so es sich nicht betätigen kann. Denn den Willen dazu hat es und ist immer aufgrund seines Willens der Form einverleibt worden, die als Bestimmung eine dienende Tätigkeit hat. Also muss der Mensch dazu beitragen, dass das Geistige nicht gehindert wird, zu dienen, um dessen Qual nicht zu verlängern, sondern ihm zu helfen, frei zu werden aus seiner Form. Des Menschen Sinnen und Trachten aber geht dahin, Besitz zu erringen, Reichtümer zu sammeln, und folglich wird er nur einen kleinen Teil von materiellem Besitz seiner eigentlichen Bestimmung zuführen, während der andere, weit größere Teil seines Besitzes untätig bleibt, weil er nicht zu dienender Tätigkeit zugelassen wird. Und so ist es zu verstehen, wie notwendig eine Auflösung der Form jenes Geistigen geworden ist, das lange Zeit hindurch schon in der Materie gebunden war, ohne seiner eigentlichen Bestimmung zugeführt worden zu sein. Es ist verständlich, dass Gott selbst dem Geistigen hilft, wo des Menschen Hilfe versagt, wo seine Gier nach irdischem Besitz ihn zum Sammeln materieller Güter antrieb, ohne der eigentlichen Bestimmung jener Güter Rechnung zu tragen. Es ist verständlich, dass Gott jene Güter den Menschen genommen hat und er dadurch dem noch in der Materie befindlichen Geistigen erhöhte Möglichkeit gibt, zu dienen und sich zu erlösen. Und er übt gleichzeitig auf den Menschen einen Druck aus, sich an dem Erlösungswerk zu beteiligen, indem er ihn in Lagen der Not geraten lässt, die ihn antreiben soll, materielle Umgestaltungen vorzunehmen, um unbrauchbare Materie wieder brauchbar zu machen. Dem Menschen sind unzählige Möglichkeiten gegeben, schaffend und gestaltend tätig zu sein in Zeiten, wo jeglicher Besitz zerstört worden ist. Und diese Möglichkeiten soll er erschöpfen, auf dass es ihm selbst und dem Geistigen in der Materie zum Segen gereiche, auf dass überall rege Tätigkeit einsetze. Denn dieser allein ist erlösend und erhöht den Reifegrad des Geistigen, während Untätigkeit ein Stillstand der Entwicklung des Geistigen bedeutet und niemals die Zustimmung Gottes finden wird. Das Sammeln irdischer Güter wird nur dann segensreich sein, wenn eine erhöhte Tätigkeit daraus entsteht, wenn alles darin gebundene Geistige zugelassen wird zu einer Tätigkeit, die seiner Bestimmung entspricht, wenn die materiellen Güter die Verwendung finden, die ihrer Art entsprechen. Und dazu müssen die Menschen verhelfen, denn das Geistige in der Materie ist zumeist auf die Hilfe des Menschen angewiesen insofern, als dass dieser ihm die Bestimmung zuweisen muss oder neue Schöpfungen durch seinen Willen und seine Lebenskraft erstehen lassen muss, wo dem Geistigen die Möglichkeiten zu dienen genommen wurde. Und darum ist eifrige Händearbeit von großem Segen. Darum wird verringerter materieller Besitz stets zu eifriger Tätigkeit antreiben. Und dies sowohl für das Geistige in der Materie als auch für den Menschen selbst von größtem Vorteil sein. Denn der Erlösungsprozess alles Geistigen kann nur seinen Fortgang nehmen, so ihm ein Dienen ermöglicht wird und es dadurch die Außenform immer wieder überwinden kann, bis es als Mensch selbst dienende Tätigkeit verrichten und sich dadurch endgültig erlösen kann. Amen.